Frau. Warum? Du kannst bei einer Frau doch auch ganz normal darauf reagieren, dann wenn sie sagt ja oder nein. Ja, aber manche Frauen, die wollen das bestimmt nicht. Das kann sein. Viviane, ich muss mal eben unser Gespräch kurz unterbrechen. Ja. Und die Menschen vor dem Fernseher, vor den Fernsehapparaten herzlich begrüßen. Ihr seid jetzt auch da. Das ist sehr schön. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die geheimen Wünsche der Frauen. Und ihr, liebe Mädels, erzählt mir eure geheimen Wünsche, von euren sexuellen geheimen Fantasien bis hin zu ganz materiellen und alltäglichen Dingen. Vielleicht eine neue Küche oder irgend so etwas. 01309211, die Telefonnummer und die Faxnummer 01301151 22. Und ihr könnt auch mailen unter 1live@wdr.de. Und gerade im Moment habe ich noch die Viviane am Telefon, die ist 20 Jahre alt und die träumt so sehr davon, mit drei Frauen zwischen 30 und 40 Jahren mal zu schlafen, mal Sex zu haben. Und wir sind gerade so dabei, wie wir das vielleicht bewerkstelligen könnten. Das heißt, wie die Viviana das bewerkstelligen könnte. Ich finde, Viviane, du solltest mal in Kneipen gezielt Frauen wirklich ansprechen und vielleicht sogar anbaggern. Und wenn du mal einen Korb bekommst, ist es auch völlig wurscht. Aber wie soll ich das machen? Indem du sie einfach ansprichst und irgendwie versuchst, mit denen zu reden. Und sie mit denen ein bisschen flirtest, sie anguckst und so mal austestest, ob du da vielleicht eine Chance hast. Oder geh doch mal in ein Lesbenlokal. Ja, wo finde ich die? Also ich habe ja zu sowas keine Beziehung so. Mhm. Musst du natürlich in eine größere Stadt gehen und da gibt es die entsprechenden Szene-Zeitschriften und Magazine und da kann man so rauskriegen, wo man diese Lokale findet. Mhm. Ich würde sagen, das musst du jetzt angehen und deinen Traum und deine geheime Sehnsucht da mal befriedigen. Mal sehen, vielleicht findest du es ja ganz wunderbar und willst dann nur noch mit 30 und 40-jährigen Frauen zusammen sein. Viviane, viel Glück! Domian? Ja. Darf ich noch schnell jemand grüßen? Aber ganz ausnahmsweise heute. Ja. Ich grüße alle aus dem Dorfkrug, die mich kennen. Okay. Aus dem Dorfkrug? Ja. Ich schließe mich an. Okay, Viviane, danke. Ciao. Die geheimen Wünsche der Frauen. Patricia, 27. Ja, hi. Hi. Jetzt bin ich gespannt auf dich. Ich will mit ihr schlafen. Das ist mein Das haut mich aber jetzt um hier. Das ist dein geheimer Wunsch. Ja, aber hallo. Patricia, du bringst mich ja völlig in Verlegenheit hier. Ich habe ja mit allem gerechnet, was ihr wollt, aber das habe ich mir nicht mir gedacht. Dich in Verlegenheit bringen, das glaube ich nicht. Wie lange wünschst du dir das denn schon? Ach, mindestens, wenn nicht noch länger. Mindestens, wenn nicht noch länger? Ja, genau. Warum willst du das machen? Ist ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt selbst frage, aber ich muss es ja fragen. Ja, ist ja mein Job. Ja, weil ich dich genial finde, deshalb. Ja, aber vielleicht bin ich gar nicht gut im Bett. Ja, das will ich herausfinden, ne? Ich bin der Oberlangweiler im Bett. Das glaube ich denn nicht. Doch, ich bin so langweilig. Alle, die mit mir schlafen, sagen, schlafen währenddessen immer ein. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Hm. Wie stellst du dich mir, wie sagt man, mich dir denn vor? Ich denke, du könntest alles sein. Total rasant. Ich nehme die Frau. Ja, vor allen Dingen, ich werde dir vorher einen Joint drehen. Ein Joint drehen, also, du hast gut aufgepasst. Ja, ja, ja. Auf was, ohne jetzt das zu detailliert und zu pornografisch zu erzählen, auf was würdest du denn stehen? Was würdest du denn gerne mit mir machen? Oder was sollte ich gerne mit dir machen? Ja, mich rannehmen. Also wenn ich jetzt noch mehr davon rede, dann... dann kannst du gleich gar nicht mehr reden während des Gesprächs. Ganz genau, dann nehme ich gleich mein Vibrat vor ihr. Es ist ja wirklich verrückt. Fast alle Frauen sagen, wenn man so ein bisschen intimer redet, ich möchte von den Männern rangenommen werden. Es ist so, ne? Bei vielen. Wie von den Männern angenommen werden? Nee, rangenommen werden. Ach, also rangenommen werden. Jetzt habe ich dich voll verstanden. Ne? Die Frauen wünschen sich schon einen dominanten Mann, ne? Und nicht irgendeinen Waschweib im Bett, ne? Mir das ist langweilig. Ja. Hast du denn einen Freund? Ja. Du hast einen Freund? Du steckst in einer Beziehung? Ja. Ich hoffe nicht, dass der jetzt zuhört. Doch, oder zu. Das ist neben mir. Das ist ja wohl ein Ding. Wie heißt der? Stefan. Gib mir mal den Stefan. Ja. Stefan. Hallo. Hier ist der Nebenbuhler. Ach so, ja gut. Was sagst denn du dazu, dass deine Freundin mit mir schlafen will? Ja, ich bin jetzt ziemlich tolerant. Du bist tolerant. Du bist ja gar nicht eifersüchtig. Also wenn ich jetzt du wäre, dann hätte ich den Fernseher längst schon aus dem Fenster geschmissen. Ja, ist doch so. Ich meine, ich gucke dich ja auch immer. Ja. Und ich sag mal, ich bin halt auch ziemlich locker. Ja. Boah, warum nicht einmal? Nee, also du würdest das sogar tolerieren, wenn, nehmen wir mal an, das würde jetzt sogar irgendwie praktisch organisiert. Ich käme nach der Sendung zu euch und ging ins Nebenzimmer mit Patricia. Da würdest du in dein Bett gehen, schlafen und sagen, okay, ich bin tolerant. Ja. Wirklich? Ja. So einer bist du? Aber nur dir. Ne? Nur bei mir? Ja. Also wenn es ein anderer Mann wäre, dann nicht? Dann nicht. Und es dürfte auch wahrscheinlich dann nur einmal passieren? Ja. Ja, also das schmeichelt mir natürlich enorm, Stefan. Ja, mal sehen. Jetzt gib mir nochmal die Patricia. Sofort. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja. Das ist ja aber ein toleranter, ne? Ja, das muss er sein bei mir. Mann. Aber bei einem anderen Mann wäre er da schon ein bisschen anders drauf, ne? Ja, also es ist wirklich nur, weil er auch Fan ist, ne? Ja, ja. Also ich durfte auch nicht zweimal, ne? Das habe ich gerade schon gehört, ja. Patricia, jetzt muss ich noch was sagt er? Keine Ahnung, was? Jetzt muss ich noch was Intimes fragen. Ja. Du musst darauf nicht antworten. Also wenn man schon so eine Fantasie hat, dass man gerne mit einem Menschen aus dem Fernsehen oder weiß ich jetzt irgendjemanden, den man so kennt, schlafen will, stellst du dir das manchmal, wenn du mit deinem Vibrator alleine bist, auch vor? Ja, logisch. Mann. Ich habe da ja auch so meine Fantasien von dem einen oder anderen Prominenten. Das erzähle ich aber nicht jetzt. Das Patricia. Ist unfair. Ich glaube, das müssen wir erstmal noch ein bisschen vertagen, wir beide. Wenn ich das jetzt einmal anfange, dann habe ich keine Zeit mehr, die Sendung hier zu machen. Dann tingle ich so durch die Lande. Nee, du sagst ja nur zu mir kommen. Nur zu dir. Ja, klar. Patricia, ich überleg's mir nochmal. Sollen wir mal so verbleiben? Alles gut, schönen Gruß an Stefan. Ja, tschüss. Mensch. Nicole, 25. Hallo, Domian? Ja, Nicole. Hallo, und zwar habe ich einen Wunsch, was fast schon ein Problem ist. Und zwar habe ich einen jüngeren Freund, der ist 19 Jahre. Mhm. Der hat eine Mutter, die ist 42. Und ich hatte auch schon mal Sex mit Frauen. Und die sieht auch sehr gut noch aus, muss ich dabei sagen. Und mit der könnte ich mir schon gut vorstellen, mal Sex zu haben. Und mit deinem Freund auch zusammen? Nein, mit meinem Freund natürlich nicht zusammen. Der weiß davon auch gar nicht. Der weiß auch nicht, dass du schon mal Erfahrungen mit Frauen hast? Nein. Mhm. Er ist auch nur jünger, sag ich mal. Ne? Ich bin seine erste Frau. Mhm. Und ich hatte aber schon Sex mit mehreren Frauen. Ne? Aber dann in meinem Alter auch. Ja, nur gut, nur so viel alt, viel älter bist du ja auch nicht. 25 ist ja auch nicht ganz so viel. Großer Unterschied. Die sexuellen Erfahrungen, die du mit Frauen hattest, waren das so reine Sexgeschichten oder ist da auch schon Liebe und viel Gefühl im Spiel gewesen? Nee, Liebe eigentlich noch nicht und Gefühl. Da habe ich eigentlich mehr zu Männern hin tendiert. Mhm. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen hast? Vielleicht 22. Und wie ist das entstanden? Ja, das kam auf eine Party, wo wir uns beide dann getrunken haben. Mhm. Dann haben wir auch mit ein paar Mann in einem Zimmer geschlafen und sie hatte wohl schon Erfahrungen damit und dann kam das einfach. Mhm. Nicole, kann es sein, dass du dein Radio oder den Fernseher nicht ganz runtergeschraubt hast? Geschaltet? Ja, ich mach ein bisschen an. Mach mal ganz aus. Ja, ist besser, ja. Sonst haben wir hier technische Probleme. Da hat sich das dann so ergeben. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ich das meinem Freund erzählen soll. Mhm. Ist es denn so stark, dass... ich meine, man kann ja Fantasien haben und das ja, bleiben dann... Ja, das Fantasien, ich kann gar nicht mehr zu meiner... fast Schwiegermutter hingehen, weil also, ich werde dann so nervös und ganz komisch ist. Würdest du sagen, dass du schon fast in sie verknallt bist? Ja, könnte man vielleicht so sagen. Mehr als in deinen jungen 19-jährigen Freund? Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich selber nicht. Hast du denn in irgendeiner Weise Signale bekommen von dieser Frau, dass sie vielleicht auch so eine Ambition hat? Ja, die lacht immer, die ist ganz anders als so, wie ich Schwiegereltern gewohnt bin. Mhm. Ist natürlich ein schwieriges Problem. Das ist ein ganz geheimer Wunsch und unter Umständen könntest du in große Probleme geraten, ne? Wenn du da wirklich aktiv wirst. Du gefährdest deine Beziehung zu deinem Freund. Ja. Es kann sein, dass gar nichts dabei rumkommt, dass mit der Frau auch nichts läuft und du hinterher ganz alleine da stehst. Aber wie stelle ich das fest? Indem du wahrscheinlich noch mehr heraustesten musst, ob diese Frau auch Interesse an dir hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass du deine Gefühle abklopfen musst zu deinem Freund. Wenn die nämlich nur groß und stark sind, dann finde ich das nicht in Ordnung, wenn du da eine zweiten zweigleisig anfängst zu fahren. Da muss schon irgendwie eine Entscheidung stattfinden, sonst ist das nicht in Ordnung einfach. Ja, ist klar. Mann. Ja, das ist ein großer Wunsch von mir. Aber das haben ja die geheimen Wünsche oft an sich, dass man sich vielleicht auch gar nicht realisieren kann. Ne? Ja. Dass man dann unter Umständen in Teufelsküche gerät. Ne? Sollte ich denn mit meinem Freund darüber reden? Wenn es sehr stark wird, ja. Aber dann seid ihr im Klaren, dass dann wohl nichts mehr so ist, wie es mal war. Vor allen Dingen, wenn du seine erste Freundin bist. Das wird ihn sehr irritieren, würde mich auch irritieren an seiner Stelle. Mhm. Und also deswegen, da musst du schon genau in dich gehen, wie wertvoll und wichtig dir dein Freund ist. Ja, klar. Also das war schon die ernste Sache hier, ne, mit Nicole. Ja, Der geheime Wunsch, mit der Schwiegermutter zu schlafen. Ja. Kann ich dir keinen klaren Tipp geben, nur so die Richtung, was ich gerade gesagt habe. Alles klar. Vielen Dank, Domian. Ne? Tschüss, Nicole. 1.30 Uhr, 18 Sekunden, eine kurze Pause. Machen wir weiter. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR von 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht ist ein ganz brisantes Thema. Das Thema heißt die geheimen Wünsche der Frauen. Und ich möchte eigentlich ausschließlich mit Frauen sprechen, die mir ihre geheimen Wünsche erzählen. Vielleicht ihre erotischen Fantasien oder vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht auch ganz profane Dinge. Vielleicht schöne neue Kleider oder was man sich alles so als Frau auch wünschen kann und mag. 0130 2911, die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 1151 22. Vielleicht könnte auch ein Mann anrufen, der mir erzählt, dass er einer Frau auf die Schliche gekommen ist, welchen geheimen Wunsch sie hat, und er hat ihr den geheimen Wunsch erfüllt. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Claudia, und die ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen, hier ist die Claudia. Ja, Claudia, hi. Ich schließe mich mal meiner Vorredner an, der Nicole. Ja. Also wenn ich jetzt mit dir ins Bett gehen würde und ich müsste dir eine Tüte drehen, damit du irgendwo auf Touren kommst, dann können wir ja beide gleich aufhören, ne? Meinst du? Dann können wir gleich aufhören, meinst du? Dann können wir gleich aufhören. Ja, verstehe ich jetzt zwar nicht so richtig. Dann hast du oder ich versagt. Wenn wir mit einer Tüte oder wie? Also wenn ich dir jetzt einen Joint drehen muss, dann wenn ich jetzt mit dir ins Bett gehe und du brauchst einen Joint, dann kann ich aufhören. Ach so, meinst du? Ich glaube, die Patricia meinte das einfach so als I-Punkt auf alles. Ja, als I-Punkt auf allen. Der I-Punkt ist nicht der Joint. Der I-Punkt, das bin ich und du. Ja, das ist natürlich sehr schön gesagt. Das ist nicht schön gesagt, ehrlich gesagt. Aber du hast noch einen ganz anderen Wunsch, ne? Nein, also mein Traum ist es, steige irgendwann mal so im Fahrstuhl, so 16, 20 Etagen, so in der zweiten oder dritten Etage, da kommt einer rein. Dann geht das einfach so, boing, schade, der ist ja besetzt und das geht ja nicht. Und so in der vierten, fünften Etage, da bleiben wir stecken, das Licht geht aus, dann haben wir irgendwo keine Luft mehr und ja, und dann machen wir irgendwo weiter. Ne? Also ich habe es so richtig verstanden, dass da ein Mann einsteigt, den du richtig toll findest. Ja, der einfach nur toll ist. Der einfach nur toll ist. Das ist quasi dein Traummann, mit dem möchtest du gerne so mein Traummann, so von dem träume ich so vielleicht so alle zwei Wochen mal einmal die Nacht. Ja, hast du konkrete Vorstellungen von diesem Traummann? Ja, so dunkle Haare, so braun gebrannt, so blaue Augen. Mhm. Der kommt da also irgendwo völlig, rein. Völlig ungewöhnlich, ne? Ja, mein Traummann, den gibt es nur in meinem Traum, ne? Und ihr bleibt immer in deinem Traum im Aufzug stecken? Och, das kann auch im Möbelgeschäft sein, aber dazu bin ich geschweige. Aber, also der Aufzug, das hat schon was Prickelndes für dich. Mit ihm dann im Aufzug stecken zu bleiben. Ja, da erwischt uns doch keiner. Da erwischt euch keiner. Und dann soll das Licht ausgehen in dem Aufzug? Ja, in die Augen kann ich ihn nicht mal gucken, weil da bin ich einfach ein bisschen schüchtern. Ach so, wie schade, auch wenn du so einen schönen Mann hast, den will man noch ansehen, wenn der dann zur Sache kommt. Da würde ich das Licht wenn gerne an. Wenn der zur Sache kommt oder wenn ich zur Sache komme? Egal, also. Naja, aber du möchtest es dunkel haben. Dunkel. Was soll dieser Mann denn dann mit dir machen? Also alles, wovon ich jetzt bestimmt nicht über den Fernseher rede. Aber er soll dich so rundherum verwöhnen? Nein, ich ihn und er mich und wir uns. Ja. Ist es denn bei dir auch so? Ich habe gerade ja schon so gesagt, dass ich immer so den Eindruck habe, dass schon die meisten Frauen so den starken, zupackenden Mann mögen und lieben. Ist das bei dir auch so? Nein, wir müssen auf einer Stufe stehen. Wir auf einer Stufe. Ganz gleichberechtigt sein. Also er sollte nicht dominanter sein als du? Nein, mit mir auf einer Stufe stehen. Und der Sex im Fahrstuhl sollte auch gleichberechtigt sein? Gleichberechtigt, ja. Klar. Wie lange braucht ihr denn dann in dem Fahrstuhl? Wie lange sollte er stecken bleiben? Och, bis wir beide befriedigt sind. Ja, wie lange dauert das denn bei dir? Ja, das kommt drauf an, wie der Mann ist, ne? Ja, das ist aber ein gutes Thema, ne? Du, wenn er so jetzt so reinkommt, du, ich bin ich und du machst jetzt, was ich will, du, dann kann er 10 Stunden brauchen und dann reicht da gar nichts. Hm. Wenn er so reinkommt und sagt, du, weißt du was, Maus, du gefällst mir, dann brauchen wir gleich lang. Weil ja. Ich gehe auf ihn ein und er geht auf mich ein und wir packen das beide. Also nehmen wir mal an, er ist wirklich jemand nach deinem Geschmack und er kann, er verhält sich auch so, wie du es gerne möchtest. Wie lange brauchst du, um zu einem Orgasmus dann zu kommen? Also ich kriege den Orgasmus sowieso nicht, bevor der Mann den hat. Ja, ne, okay. Also was meinst du, wie viel Zeit wäre da notwendig? 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 3 Minuten, Quickie? So 15, 20 Minuten. 15, 20 Quickie Minuten. Ist nix. Ist nix. Hast du denn bisher in deinem Leben, 31 Jahre alt bist du, schon mal einen Mann getroffen, der so annähernd dem so gerecht wird, was du dir da vorstellst? Habe ich zwei von gehabt. Hast du zwei von aber gehabt? Die wollten mich nicht. Ja, das ist natürlich traurig. Warst du mit denen auch im Fahrstuhl? Nein, leider nicht. Im Moment bist du solo? Nein, auch nicht. Auch nicht. Und das ist nicht der Traummann, mit dem du zusammen bist? Vom optischen her ist er der Traummann. Und warum ist das sonst nicht? Möchte ich nicht drüber reden. Also, trotzdem hast du diese Fantasie und daran denkst du oft, an den Fahrstuhl und an den braun gebrannten blauäugigen Mann. An das Möbelgeschäft, an all das, was ich sowieso in der Realität nie ausleben würde. Also wir wünschen dir das, dass dir das bald dann doch mal wieder fährt. Und wenn irgendwo ein Fahrstuhl hängen bleibt, werde ich immer denken, vielleicht ist die Claudia in den Fahrstuhl. Dann hoffe ich, dass du reinkommst. Dreh dir keine Tüte an. Claudia, mach's gut. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Jetzt haben wir einen Mann. Hey, was hat ein Mann uns zu dem Thema zu sagen? Norbert, 42. Ja, hallo. Hallo Norbert. Ja. Das, was ich gerade so formuliert habe? Ja, so ungefähr. Ja, ich meinte meine Vorrednerin, ja, die möchte ich auch meinen Fahrstuhl so kennen. Klare Sache. Also, du hast den geheimen Wunsch einer Frau entdeckt? Ja, sehr, kann man sagen. Erzähl mal. Ja, was soll ich da groß erzählen? Ja, wir sind, ein Kollege und ich, wir sind dann von Dortmund nach Bochum gefahren. Mhm. Ich musste da was erledigen. Mhm. So, dann haben wir auf B1 auf Auffahrt, haben da, ich schätze 25, 28 muss ich gewesen sein, eine andere drin mitgenommen. Mhm. Und die haben dann zum Standpunkt da, wo sie da wohnte, haben sie hingebracht. Ja. Und der Kollege da, der ist da weitergefahren und ich habe meine Geschäfte erledigt. Mhm. Und hat sie mir eine Telefonnummer gegeben, da sollte ich sie mal anrufen. Da habe ich sie angerufen. Ja. Und dann meinte sie, ja, kannst du mal vorbeikommen, auf eine Tasse Kaffee und so. Ja, bin ich mal vorbeigegangen. Klar, ne? Am gleichen Tag noch. Am gleichen Tag noch? Ja, sehr. Aha. Ja, und wie die Sache sich so abspielte, bin ein bisschen nervös, ne? Ja. Wie die Sache so abspielte, habe ich da in die Küche gesessen. Tasse Kaffee getrunken? Tasse Kaffee getrunken. Ja, und dann stand sie aber mal vor mir. Wie? Ja, mit der Nackt. Nein. Doch. Sie stand nackt in der Küche vor dir, während du noch Kaffee trank. Jo. Und dann meinte sie, ja. Da warst du doch völlig verunsichert, ne? Erstens das. Hast du kein Mädchen, du liest? Was sollen wir jetzt machen? Oh, nö, nee. Weil ein bisschen Erfahrung hatte ich ja schon. Ah ja, ist klar. Ja, und dann, da sagt sie, ja, ich stehe auf dich, ich bin ein bisschen heiß und so. So, und dann sag ich, ja, Mädchen, gehen wir erstmal schön duschen und so. Ja, klar. Dann sind wir duschen gegangen. Hygiene muss rein. Ja, ja. Genau, ja. Und dann hat sie da ins Schlafzimmer lang gelegt. Ja. Da hat sie sämtliche Früchte gehabt. Ehrlich, ohne mich jetzt. Ne? Also, ihr habt dann richtig einen One-Night-Stand, wie man das so sagt, gehabt. Ihr habt miteinander geschlafen? Ja, was heißt geschlafen? Das ging ja fast, ja, so 3-4 Stunden ging das. 3-4 Stunden? Ja. Da hat sie so sämtliche Früchte gehabt: Banane, Erdbeeren, Kirschen und so und dies und das. Mhm. Ja, und dann hat sie da so eine, ich weiß nicht, wie man das jetzt so nennt, so eine Spraydose von. So Sahne, so. Sahne, ja, ja. Ja, und dann hat er es so verteilt auf dem ganzen Körper. Mhm. Oben auf dem Brustwarzen hat er ein bisschen drauf gemacht, dass die Kirschen draufhalten. Mhm. Und dann an der Vagina da. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir wollen das jetzt nicht zu ausführlich hören, Norbert. Ach so. Ja, wieso meinst du denn, das Thema heißt ja die geheimen Wünsche der Frauen. Du ja, meinst, also mein, das war ihr geheimer Wunsch. Ja, und ja, den, das hat man sowas mal erlebt. Sie hat das alles inszeniert quasi auch. Ja, ne? Sie hat dir die ja. Telefonnummer gegeben, sie stand irgendwann nackt vor dir und sie hat die Früchte und die Sahne auch besorgt. Ja, das hat sie ja zu Hause gehabt. Das hat sie zu Hause gehabt. Ich glaube nicht, dass sie das vorher eingekauft hat. Sie hat schon mit irgendeinem Mann so von deinem Kaliber gerechnet. Wahrscheinlich. Wann war 30 Kaliber? Kann ja auch ein anderer gewesen sein, was ich. Vielleicht. Auf jeden Fall hat sie mir da die Telefonnummer gegeben. Ja. Ich habe sie auch angerufen und für. Und dann also, ist das ging 3-4 Stunden, sagst ja, du? Ja, so ungefähr. Und hast du die Frau irgendwann nochmal wieder gesehen? Nein, nein. Bist du verheiratet? Ja, ja. Und, hast du irgendwas zu Hause erzählt? Ach, nee, kann ich doch nicht. Wie lange bist du verheiratet schon? Oh, eine ganze Ewigkeit. Ganze Ewigkeit? Ja. 20 Jahre in der Kante? Ja, so ungefähr. Hast Kinder auch? Ja, ja, habe ja. ich auch. Und bist du vorher auch schon mal fremd gegangen? Nee, bis dahin noch nicht. Das erste Mal nach fast 20 Jahren? Ja, fast 20 Jahre, ja, bin ich erst mal fremd gegangen. Und hat deine Frau irgendwas gewittert? Irgendwie ein Geruch des Parfüms oder Sahnereste oder irgendwas bei dir? Nee, nee. Gar nicht. Nein, ich bin danach sofort duschen gegangen. Hast du die dürfte nicht dran kleben sein wollen. Nein, klar, ja. Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt danach? Ja, kann man sagen. Ja. Aber ja, es ist eine schöne Erinnerung wahrscheinlich. Ja, ja, sicher, das stimmt. Ja. Möchte man dann doch nicht missen, ne? Nee. Würdest du es normal machen? Nee. Warum nicht? Nee, ich meine, die war ein bisschen hysterisch, die Frau. Die konnte jetzt bestimmt 14 Tage das Unterhemd nicht mehr ausziehen. Wie bitte? Du kannst 14 Tage das Unterhemd nicht ausziehen? Nee. Warum? Ja, weil da so ein paar Kratzer drauf waren. Und das hat deine Frau nicht gesehen? Nein, ich habe gesagt, ich habe mich geprügelt, weil ich von Bochum nach Dortmund wieder hingefahren bin. Mhm. Und unterwegs habe ich dann eine Prügelerei gehabt. Ach so. Und der hat mich da irgendwie verletzt auf den Rücken. Ich weiß nicht, was das ist. Und das hast du so, ihr so gesagt? Ja, ja, sicher. Mhm. Ich bin ja nicht ganz sicher. Mensch, das ist ja eine heiße Nummer, die ganze Geschichte. Ja, sicher. Norbert. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Mach's gut. Ja, und grüße alle, die mich da kennen, ne? Ja, und ich grüße alle Leute im Ruhrgebiet. Jo, alles klar. Tschüss. Tschüss. Elisabeth, 32. Ja, hallo. Jetzt ist wieder eine Frau hier, wie sich das auch gehört. Ja. Die geheimen Wünsche. Nee, warum sollen auch nicht Männer klar zu Wort kommen? Die gehören ja meistens dazu, ne? Ja, natürlich. Meistens. Die gehören immer zu der gemeinsamen Sache, einen ja Traum zu erfüllen eigentlich dazu, ja. Was ist denn dein geheimer Wunsch? Ja, genau so war es eigentlich bei mir. Da gehörten auf jeden Fall zwei dazu. Und mein geheimer Wunsch war, geheiratet zu werden. Geheiratet zu werden? Ja, ja. Bist du geheiratet worden? Ich bin geheiratet worden von einem ganz wunderbaren Mann. Das ist eine komische Formulierung. Geheiratet zu werden? Ja. Und nicht, du sagst nicht, mein geheimer Wunsch war zu heiraten. Ja, heiraten auch. Ich meine, es ist so, dass ich also in sexueller Beziehung eigentlich mehr der Verführer bin. Mhm. Aber also so im alltäglichen Leben brauche ich auch die führende Hand und deswegen geheiratet werden. Mhm. Mhm. Der Traum hat sich verwirklicht. Der hat sich verwirklicht, ja. Und zwar ungewöhnlicherweise mit einem behinderten Rollstuhlfahrer. Mhm. Was also bei sehr vielen auf Unverständnis gestoßen ist, logischerweise. Ja. Was ich persönlich gar nicht verstanden habe, weil für mich zählt im Grunde genommen nicht, wie das Äußere von jemandem ist, sondern wie er innerlich rüberkommt. Gab es üble Reaktionen auch von Seiten der näheren Leute, der Familie? Nicht direkt. Es gab so ein skeptisches Belächeln. Mhm. Naja, warte mal ab, so. In 3 Jahren können wir dich dann zur Scheidung beglückwünschen oder so ähnlich. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Wir sind jetzt sechs Jahre. Sechs Jahre verheiratet. Du würdest sagen, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung und das ist mein Traummann. Ja, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, was ich vorher erlebt habe, das war nämlich sehr unangenehm. Es ist so, dass ich von vornherein eigentlich bei den Männern, die ich kennengelernt habe, immer sehr deutlich klar gemacht habe, was ich möchte. Mhm. Und da bin ich halt von einigen sehr oft an der Nase rumgeführt worden. Mhm. Und naja, man ist Beziehungen eingegangen in der Hoffnung, dass man sagt, naja, irgendwann klappt es dann. Mhm. Dass man also wirklich dann auch vor Standesamt geht. Und naja, und viele haben sich halt drüber lustig gemacht und haben gesagt, naja, das ist ein Klischee aus dem 18. Jahrhundert. Also da gehen wir mit vom Acker und so. Mhm. Wenn ich das dann gemerkt habe, dann war man zunächst natürlich sehr verletzt. Aber ich weiß nicht, musste dann halt irgendwo, die ging in die Brüche, diese Beziehungen, weil es einfach nicht auf ein und derselben Linie war, also nicht das Level, das einig war. Du hast gerade das Stichwort Sexualität auch gebraucht. Ja. Ist dein Mann in der Weise behindert, dass er keinen normalen Sex ausüben kann? Doch, er kann normalen Sex ausüben. Das kann er. Mhm. Also das ist alles wie... Das ist im Grunde genommen normal und es ist sehr schön und zwar deswegen auch, weil man weiß auch, was man irgendwie voneinander zu halten hat. Man hat sich seelisch irgendwie so aneinander gewöhnt und nicht nur gewöhnt, sondern auch man man liebt sich eben ganz einfach. Man akzeptiert sich, man ist froh, wenn man mit dem anderen zusammen ist und dann klappt alles andere im Grunde genommen genauso. Also dein geheimer Wunsch ist in Erfüllung gegangen durch diese Heirat mit deinem Mann. Ja. Da kann man nur gratulieren. Ja, und danke. Ich wünsche euch noch viele, viele Jahrzehnte. Ja, des das hoffe ich auch. Alles Gute, schönen Gruß an den Mann. Danke. Tschüss, Elisabeth, ciao. Ciao. Kerstin, 30 Jahre. Ja, hallo. Hallo Kerstin. Hi. Na? Ja, also meine sexuelle Fantasie ist die, ich sitze hier gerade mit einem guten Kumpel von mir und ich fand ihn immer schon ganz geil. Und er hat jetzt mir auch zu verstehen gegeben, dass er mich auch ganz interessant findet, aber ja, wir reden halt nur darüber. Wir sitzen hier und dann haben wir deine Sendung gesehen und da dachten wir, wir rufen mal an. Also, das sind meine sexuellen Fantasien für heute. Ihr habt euch das heute Abend offenbart, dass ja, ihr, du hast ihm das gesagt, dass ihr gerne miteinander, dass du gerne mit ihm mal schlafen würdest. Ja, heute Abend erst gesagt? Ja, genau. Wir haben uns das nicht so genau gesagt, aber er hat gesagt, er ist interessiert an mir, er könnte eventuell was von mir nochmal dazulernen. Hat er das Gefühl und ich, also... Er lacht im Hintergrund. Ja, weil... Ist ihm das peinlich? Wir finden es so witzig, dass wir durchgekommen sind, dass wir darüber reden können. Ist voll geil, ey. Wie hat er denn darauf reagiert, als du das gesagt hast? Oder als du das so angedeutet hast? Eigentlich positiv. Positiv? Vielleicht klappt es ja heute Abend noch. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Ach, vom Sehen kennen wir uns schon lange, aber so richtig, also dass wir miteinander Spaß haben, jetzt freundschaftstechnisch, noch gar nicht so lange. Was ich alles in Gang setze, ne? Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Wer weiß, unter Deutschlands Dächern geht gleich nach 2 Uhr die Post ab, ne? Wenn hier die Sendung vorbei ist. Aber wir reden halt nur. Also nur reden ist nicht gut. Vielleicht sollte mein Hörer auflegen. Wie heißt er? Olli. Olli, ob der Olli denn mal ans Telefon kommt? Der will sehr gerne ans Telefon kommen. Dann soll er da mal kommen. Korrekt, schönen guten Morgen, Domi. Hallo Olli, ich habe dich schon im Hintergrund lachen gehört. Ja, das war eigentlich mehr die Situation, weil ich dachte, ich halte im Moment mal fest und nehme das Ganze mal auf Video auf. Ich hoffe, du machst beim Kunden nur Wink mal. Hör mal, war das jetzt überraschend für dich, dass die Kerstin das so irgendwie durch die Blume gesagt hat, dass sie gerne mit dir mal schlafen würde? Auf keinen Fall, nee, das war eigentlich schon vorher klar. Ich meine, wir wussten das schon eigentlich so. Also, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, war das eigentlich schon von vornherein klar. Und ich meine. Aber jetzt diese Sendung mit dem Titel Die Geheimwünsche der Frauen, das war jetzt der Anschub, der endgültige Anschub, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber geredet wurde. Sagen wir mal so, also wir haben darüber geredet und wir haben gesetzt und dann lief halt seine Sendung da und dann dachte man, Mensch, gucke mal da rufen wir einfach mal an und dann. Hat sie das halt, genau, hat sie gesagt und äußert sie ihre Wünsche einfach nochmal übers Telefon, beziehungsweise über die Live-Schaltung vom Fernsehen und dann nochmal gesagt, das ist korrekt. Olli, meinst du denn, da passiert noch was heute Nacht gleich? Auf jeden Fall. Es ist schade, dass wir nicht bei uns ins Wohnzimmer gucken können. Schade, ne? Schade. Wir brauchen ganz dringend Bildtelefon. Und dann würde ich euch gerne sehen, euch beiden. Dann würde ich sagen, wir machen ganz schnell Schluss, damit ihr viel Zeit noch habt und ich wünsche euch wir alle wünschen euch viel Spaß heute Nacht. Das ist nett von euch. Dankeschön. Tschüss. Melanie, 19 Jahre. Melanie? Ja? Ja, du bist dran. Hi. Hallo. Ja. Und zwar, mein Wunsch ist, ich würde gerne mal einem Jungen im Auto eine blasen. Du würdest gerne mit einem Jungen im Auto mal so zur Sache kommen. Warum gerade im Auto? Ja, weil ich schon überall meinen Sex hatte, ne? Im Friedhof, in der Telefonzelle, überall halt. Überall. Warum nur gerade im Auto? Was ist am Auto so prickelnd? Ja, weil ich finde das irgendwie... Schön im Auto. Mhm. Weiß nicht. Muss das Auto... Eine neue Erfahrung. Wie schnell sollte das Auto denn fahren? Wie schnell? Ungefähr 80. Also ich würde mal raten, das Auto sollte überhaupt nicht fahren, denn das ist sehr behindernd für den Fahrer, um nicht zu sagen, sehr ablenkend für den Fahrer. Ja, und da meine, die Männer können sich ja auch auf zwei Dinge konzentrieren. Ja, aber schwierig, ne? Also ich meine, das ist ja schon eine Sache, die ist sehr gravierend. Und wenn man dann noch mit 80 in die Kurve fahren sollte, könnten da gewisse Gefahrenmomente lauern. Ja klar, aber das ist dann Schicksal, ne? Sowas nenne ich einfach ja, Schicksal. Nee, das Schicksal soll man auch nicht herausfordern. Ich würde sagen, erfülle dir diesen Wunsch, aber mit einem netten Mann in einem stehenden Auto. Ja, schon, aber... Ne? Jetzt ist irgendwas zu Bruch gegangen. Ja, das ist kein Problem. Ja, also das würde ich sagen, mach das ruhig, aber fahrt nicht dabei. Ist unter Umständen vielleicht auch wirklich zu gefährlich. Ja, ne? Aber dann, wenn ich sterbe und der Partner auch, dann sterben wir wenigstens mitten dabei. Aber so, ne? Ja, aber so darf man das nicht sehen, so locker. Melanie, sieh das zu, dass ihr das vorsichtig macht. Okay. Viel Spaß, ciao. Jetzt ist die Diana dran und die ist 24. Ja, hallo Jürgen, hier ist Diana. Diana, guten Morgen, hallo. Hallo. Ja, also mein geheimer Wunsch war vor längerer Zeit, ich hatte also das Interesse, in einen Single-Club bzw. in einen Pärchenclub zu gehen. Mhm. Und hatte also auch einen Partner, der sich in diesem Interesse, sag ich mal, in die gleiche Richtung entwickelt hat. Mhm. Ja, und wir haben das dann auch einfach mal ausprobiert. Und ja, also meine Vorstellung war halt auch mal mit zwei oder drei Männern zu schlafen. Mhm. Oder ich habe mich also eigentlich auch schon immer für Frauen interessiert. Mhm. Hatte also auch schon mal eine Beziehung zu einer Frau. Und wir haben das dann auch einfach mal ausprobiert, sind in den Pärchenclub gegangen, was eigentlich sehr lustig beim ersten Mal war. Es fing dann bei der Kleidung an, man weiß nicht genau, was zieht man an. Mhm. Aber hat man überhaupt was an? Man geht doch nackt in den Club, oder? Ja, eigentlich nicht. Das heißt, normalerweise ist dir Zuwäsche gefragt. Mhm. Und ich denke mal, es ist natürlich, sag ich mal, auch sehr intim und es ist, sag ich mal, nicht so leicht dann auszuwählen, was zieht man an. Genau, ich wüsste gar nicht, was ich wie was da kaufe, ne? Eine schicke Unterhose? Nee, das geht auch nicht, ne? Das muss dann schon ein bisschen heißer sein, ne? Das ist das Problem, ja. Also es fängt eigentlich, sag mal, so bei halterlosen Strümpfen fängt es vielleicht an oder ein Buddy oder halt so in die Richtung geht das halt schon. Und das ist natürlich, sag ich mal, auch sehr gewagt vom Outfit her. Mhm. Das ist ja so eine Sache, die eigentlich auch sehr privat ist, die man sonst, sag ich mal, so seinem Partner nur zeigt. Und ich hatte dann beim ersten Mal ein leichtes Sommerkleid an, was sehr lustig war für die anderen Leute. Also die anderen waren alle in Dessous und du im leichten Sommerkleid. Ja, ja. Im leicht geblümten Sommerkleid. Ja, so ich hoffe nicht mit Handtäschchen noch dabei. Nein, also das dann auch nicht. Also irgendwann wart ihr dann in diesem Club. Warst du da sehr aufgeregt, als du da in dieses Ambiente reinkamst, in die Atmosphäre? Ja, also ich war schon sehr aufgeregt. Mhm. Die Atmosphäre war natürlich, sag ich mal, auch schon sehr prickelnd. Mhm. Und wir sind da eigentlich auch sehr nett, sag ich mal, aufgenommen worden. Man wusste schon, dass wir neu sind, dass wir noch keine Erfahrung haben. Mhm. Und wir haben eigentlich an diesem Abend eigentlich auch direkt eine sehr positive Erfahrung gemacht. Kam es denn gleich an dem ersten Abend zu einem sexuellen Kontakt auch? Ja, das ist richtig. Mit einem Pärchen? Nein, mit einem weiteren Mann. Mit einem weiteren Mann. Ja. Ja. Und das war eigentlich auch sehr schön, also eigentlich eine sehr positive Erfahrung, die uns natürlich dann auch bestärkt hat, sag ich mal, des Öfteren in einen Pärchenclub oder Singleclub zu gehen. Mhm. Leider muss ich wirklich sagen, dass manchmal die Männer an Geschmacklosigkeit leiden, was die Kleidung an Unterwäsche angeht. Die gehen wahrscheinlich in diesen Pärchenclub mit weißen Socken. Mit ja, weißen Socken, also das gibt es tatsächlich. Und gerippten Unterhosen. Ja, das gibt es wirklich. Ist das so? Das ist wirklich erschreckend und es ist völlig unerotisch. Das glaube ich auch. Und die wundern sich also dann wirklich, warum man sich für sie nicht interessiert. Ja. Auf jeden Fall war dieser Schritt in einen solchen Club, das war ein geheimer Wunsch von dir, lange Zeit, und den hast du dir dann auch verwirklicht. Den haben wir uns verwirklicht. Oder habt ihr euch verwirklicht, ja? Ja, das ist richtig. Verkehrt ihr heute immer noch in diesen Clubs? Wir sind heute nicht mehr zusammen. Und ja, alleine gehe ich also nicht in diese Pärchenclubs. Das ist mir eigentlich, ich sag mal, einfach auch ein Stück zu gefährlich alleine als Frau. Und ich denke mal, das ist eine Sache, die man in einer Beziehung, wenn das Vertrauen wirklich vorhanden ist, sehr gut eigentlich auch ausleben kann. Wobei natürlich ganz klar auch Absprachen herrschen müssen, was ist erlaubt und was klar ist nicht erlaubt. Aber du würdest auf jeden Fall, wenn du den entsprechenden Partner hättest, wieder in so einen Club gehen. Und dann würde ich das, ja. Die hat mich wundert, das habe ich mit so vielen Frauen schon gesprochen heute Nacht, noch keine Frau hat zu mir etwas gesagt zum Thema Orgasmus. Ja. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema. Also bei allen möglichen Umfragen kommt immer heraus, dass Frauen viel seltener zum Orgasmus kommen als Männer, dass Frauen den Orgasmus vortäuschen, den Männern sagen, es war ein toller Orgasmus und sie hatten gar keinen Orgasmus. Und die meisten Frauen kritisieren, dass die Männer es nicht richtig können, sie zu einem perfekten Orgasmus zu bringen. Wie ist es denn bei dir? Hast du da gute Erfahrungen mit den Männern, mit deinen Partnern gehabt bisher oder auch in dem Club gerade? Also ich habe eigentlich meistens positive Erfahrungen gemacht. Ich denke, es ist wichtig, wirklich sich einfach fallen lassen zu können. Mhm. Und ich denke, das haben viele Menschen einfach verlernt. Ich sag mal, wirklich so seine Lust eben ausleben zu können. Mhm. Und ich denke, die Fähigkeit ist vielen Menschen abhanden gekommen. Auf was kommt es denn bei dir an, wenn du mit einem Mann schläfst, dass er dich zum Orgasmus bringen kann? Interessiert uns Männer alle brennend. Dass er sich wirklich auf die Frau einstellt. Was heißt denn das, einstellt? Dass er wirklich versucht und auch durch Fragen oder durch Gesten herausfindet, was ihr gefällt. Mhm. Man muss nicht unbedingt groß drüber reden. Ich denke, man kann durch Gesten viel rüberbringen, was einem gefällt. Da kann man, also man kann viel nonverbal dem Partner signalisieren. Ja, ne? Ja. Auf was kommt es dir denn bei den Männern an? Wie sollen die denn, neben dem Verhalten, was du gerade gesagt hast, wie sollen die beispielsweise gebaut sein? Ist es für dich sehr wichtig, dass jemand einen sehr großen Penis hat oder einen mittelgroßen? Oder ist es dir völlig wurscht? Nein, völlig wurscht nicht. Also ich denke, so eine gewisse Größe, sag ich mal, die sollte schon, also für mich persönlich sollte das schon vorhanden sein, der Anspruch. Wie groß? Ich sag mal so, der Durchschnitt wäre für mich so, ich sag mal 18 Zentimeter. Oh ja, das ist schon ganz gut, ne? Also ich glaube, der Durchschnittswert liegt so bei 15, 16 Zentimeter des deutschen Mannes. 18 ist schon überdurchschnittlich. Ja. Aber ich meine, du hast natürlich dann den Geschmack, also. Und ich denke, er sollte also relativ maskulin gebaut sein. Mhm. Also der typisch deutsche Mann mit 40 hat ja eigentlich eine Pläte, einen dicken Bauch und ist sehr unerotisch. Hey, hab ich einen Bauch? Nein. Hab ich eine Pläte? Nein. Bin ich unerotisch? Ich hoffe nicht. Na gut. Diana, also du hast da nicht die großen Probleme mit den Männern. Und du hast bisher Männer kennengelernt, mit denen du ganz gut da so harmonisiert hast, was auch die intensive Sexualität angeht. Im Prinzip schon. Mhm. Ich bin also im Moment eigentlich wieder auf der Suche. Mhm. Und ja, was ich sehr schade finde, ist so, dass die Männer eigentlich nicht so offen über ihre Wünsche und so reden können. Mhm. Also ich glaube, Frauen haben da irgendwie mehr von weg. Und Männer sind manchmal auch recht unehrlich. Meinst du? Ja. Ich glaube, dass die Frauen eher unehrlich sind. Nein, das finde ich eben nicht. Wirklich nicht. Ich finde, dass die viel zu oft einem was vorspielen und man das dann irgendwie um tausend Ecken erfährt, dass es dann doch nicht so war. Aber das sind immer so Allgemeinplätze, ne? Die Frauen, die Männer. Es gibt da natürlich immer solche und solche. Ich denke, grundlegend sollte sich eine Sache ganz wesentlich noch ändern. Ich denke, die Männer sollten auch einfach anfangen, mehr für ihren Body zu tun, beziehungsweise sich auch ein bisschen erotischer zu kleiden, geh mal in ihre die, Wäsche mehr Wert legen. Geh mal in die Studios, in die Bodybuilding-Studios, wie viele Männer sich da schinden täglich, nur für euch Frauen, damit ihr Spaß habt. Oder für ihr eigenes Ego. Das auch natürlich. Diana, alles Gute. Jo, tschüss. Jetzt haben wir noch Margarete am Telefon, die ist 64 Jahre alt. Margarete. Hallo. Ja, hallo. Die geheimen Wünsche der Frauen. Also, ich bin zweimal verheiratet gewesen. Ja. Und ich fand den sexuellen Missbrauch unheimlich schlimm. Ich habe immer davon geträumt, mit einer Frau zu schlafen. Also du meinst ich habe es bis heute nicht geschafft. Also du meinst den Missbrauch, den die Männer dir angetan haben? Genau. Und du hattest eigentlich immer die Fantasie oder die Sehnsucht mit einer Frau. Genau. Wie kommt es, Margarete, dass du das nie dann mal forciert hast? Nie. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Kind, ich habe einen Sohn und der ist jetzt schon 30 Jahre alt. Mhm. Also ich war schon ziemlich alt. Ich bin Spätentwickler, aber ich weiß es nicht, warum es nie geklappt hat. Du brauchst natürlich... Ich habe mich nie geöffnet den Frauen, die ich geliebt habe und habe auch... Ich weiß es nicht. Es ist die Prüderie der Gesellschaft, dass man sich nie öffnen kann. Du brauchst ein drastisches Wort, sexueller Missbrauch. Heißt das, dass du eigentlich nie Lust und Spaß Nein. an Sex mit Männern hattest? Nee. Würdest du nee. Fast eigentlich sagen, dass du lesbisch bist? Ja, würde ich sagen. Aber ich habe mich nie getraut, es zuzugeben. Ich finde, es ist mit 64 auch noch nicht zu spät. Sich ja, was soll ich denn machen? Ich wohne in einer kleinen Stadt mit 30.000 Einwohnern. Mhm. Was soll ich machen? Ich habe kein Auto. Ich glaube, bin jetzt zwar Rentnerin, ne? Aber jetzt soll ich auf die Walze gehen und soll junge Mädels anmachen, damit sie mir die Lust bringen, die ich bei den Männern nie verspürt habe. Das ist ja irgendwie irrational. Ach, nee, ich bin raus aus dem sexuellen Lustfaktor. Aber ich will dir jetzt einmal sagen, Jürgen. Es gibt unbefriedigte Lüste, die alte Damen haben können. Guck mich an. Das glaube ich. Aber ich frage ja, ob das so sein, ob das so bleiben muss. Ob man nicht die Chance doch noch hat mit 64, nochmal das Ruder rumzureißen. Ich traue mich nicht. Ach, Margarete, da muss man noch was machen. Ja, was Du hast denn? Noch viele was? Schöne Jahrzehnte Dass vor dir. Dass ich mich überwunden habe, dich anzurufen, das ist überhaupt schon... der Lustgewinn des Tages. Ne? Margarete, ich in der Mittag, weil ich in der Frauengruppe habe Kuchen und Kaffee geschlürft da und habe mich da vollgehauen mit süßen Sachen. Nee, also ich brauche eine würde... geistige Partnerin, die mich auch lustvoll... Ja. Ich verstehe das. Ich würde es dir so von Herzen wünschen, dass ja, du noch eine tolle ja, Frau finden auch. Würdest. Und dass nochmal richtig die Post abgeht bei dir. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie. Ja. Wir müssen leider Schluss. Mein Lieber. Wir müssen Schluss, mein Schuss, Margarete. Tschüss. Da hat's aber ein Späßchen. So, ihr Lieben, das waren die geheimen Wünsche und Sehnsüchte der Frauen. Wir machen auch mal eine Sendung im März, die geheimen Wünsche der Männer. Mal sehen, was da rauskommt. In der Technik Annette Bastian und wir sind morgen wieder da, morgen auch pünktlich im Fernsehen um 1 und bei Radio 1 Live auf um 1. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sagt bis morgen. Bye bye. Ciao.